Wie wenig wissen wir über die Religion der Germanen? Das Christentum hat zu früh und mit verdammender Rücksichtslosigkeit die alten, gebundenen Überlieferungen beseitigt. Wir müssen aus Resten schließen, aus alten Gebräuchen, aus alten Sprüchen. Wir sind auch hier auf das Zeugnis der Römer angewiesen und müssen bei der Wertung ihrer Mitteilungen in Rechnung stellen, wie schwer ein fremdes und zudem überzivilisiertes Volk die religiösen Vorstellungen des anderen, viel jüngeren, richtig zu verstehen und wiederzugeben vermag. Cäsar berichtet, dass die Germanen nur sichtbare Götter verehren, die Sonne und die Gestirne, wie diese mit unglaublicher Bewahrungstreue noch die über 900 Jahre später aufgezeichneten Merseburger Zaubersprüche anführen. Tacitus sagt, dass für die Germanen die Gottheit ursprünglich nur das Angerufene sei. Dann habe sich damit der Gedanke an übermenschlich starke Helden verbunden. Solche werden uns zum Beispiel von den Goten unter dem Namen Anses überliefert. In den nordischen Edda-Liedern heißen die Götter Asen, die in Asgard, dem Reich der Götter, hausen. Tacitus nennt uns drei Hauptgötter und sagt, Merkurius sei der oberste. Es ist wohl auch kein anderer als der ursprünglich nur rheinische Wind- und Wettergott Wodan, dem die Germanen die Gabe der Zauberei und die Erfindung der Runen zuschreiben, den die nordische Überlieferung unter dem Namen Odin dichterisch verklärt. Als ein Totengott erweckt er den Römern die Erinnerung an Merkur, auch weil ihn die Germanen als einen wandernden Gott auffassen. Es ist ein herrliches Götterbild, das die Sage aus dem Allvater und Siegverleiher geformt hat, ein echt deutsches. Der wandernde Gott, der bei den Menschen nachsieht, der die Helden nach Ruhmfolge durchkämpfter Lebensbahn durch die Walküren in das Totenhaus Walhall holen lässt, der, den Schlapphut tief im Gesicht, unerkannt den meisten Menschen, seinen Lieblingen den Rat höchster Weisheit zuraunt, der seine Helden zum Siege führt und ihnen an der Wende ihres Schicksals, damit sie nicht den ruhmlosen Strohtod sterben müssen, auch selber den Siegesspeer entgegenhält, daran das bestgeschmiedete Schwert zerbricht. Jener Wodan, bei dessen Name wir das Stürmen der Winde im dröhnenden Winterwald deutscher Erde zu vernehmen meinen, der Wodan, der doch das Ende, das die drei übermenschlichen Schicksalsgestalten, die Nornen, verhängt haben, nicht zu wenden vermag. Es ist ein Gott, auf den unser Volk stolz sein konnte. Im Lichte dieses Glaubens ist er wirklich Anfang und Ende alles Germanentums in seiner ehrwürdigen Wandergestalt, auch des Deutschtums insbesondere. Und neben Wodan, an dessen Götterbild Jahrhunderte, wenn auch mit manchen Entlehnungen aus der Berührung mit anderen Völkern geschaffen haben, neben diesem Gott des Kriegergefolges und der zauberhaften Waldstadt steht Herkules, unter dem gewiss Donar gemeint ist, der sagenumrauschte Asator der nordischen Skalden. Er ist der Gott des unbarmherzig niederschlagenden, aber lebenerweckenden Donners und Blitzes, der die Welt von Ungeheuern, den Riesen, reinigt. Er fesselt die Weltenschlange, er findet im Kampf an der Seite des Vaters der Götter und Menschen den Heldentod. Donar Thor ist gewiss einer der ältesten Götter der Germanen, dessen Verehrung noch in die Bronzezeit hineinreicht und dem bäuerlichen Lebenskreis zugehört. Unter Mars, den Tacitus als den dritten Hauptgott der Germanen anführt, ist sicher Ziu zu verstehen, der Sachsnot der Sachsen, seinem Namen nach urgermanisch Tivatz, nordisch Tür, deutsch Ziu, identisch mit dem alten Himmelsgott der Indogermanen, dem Zeus der Griechen, dem Jupiter der Römer. Erst der deutsche Wodan hat ihn von seiner ersten Stelle verdrängt und zum Kriegsminister im Götterrat gemacht. Ungewiss sind Rang, Herkunft und Wesen der an der Nordsee unter geheimnisvollen Gebräuchen verehrten Göttin Nertus, der ein Gott Njordier als Zweitgestalt zur Seite steht. Freya ist die Gattin des Wodan und die Beschützerin der Ehe. Wer die bei den Istewonen verehrte Tamsana ist, wissen wir nicht. Wir kennen auch den Namen und Wesen der Göttin nicht, die Tacitus mit der Isis vergleicht, deren Sinnbild ein Schiffchen war. Zweifellos ist die Gestalt Balders mit seinem unglückseligen Bruder Hödur altgermanisch. Wir sind aber zu stark auf die nordische Überlieferung aus später Zeit angewiesen, die dichterisch übersteigert und vielleicht auch, wie bei der Vorstellung vom Weltenbrand und der Götterdämmerung, von fremden Vorstellungen beeinflusst ist. Sie schafft möglicherweise nach dem Muster der römischen Götterlehre eine Reihe von neuen Göttern. Und doch, aus den alten Resten und anzunehmenden Umbildungen ist immer noch die große Naturnähe germanischen Götterglaubens zu erkennen. wie denn die Götter auf den Bergeshöhen, in geweihten Hainen und auf verschwiegenen Inseln verehrt worden sind. Und überall belebte der Volksglaube die Welt mit einer Fülle von ungeschlachten Riesen, mit klugen, gutmütigen oder boshaften Zwergen und Kobolden und mit unheimlichen Geistern. An eine Trennung von Leib und Seele im Augenblick des Todes glauben die Germanen nicht. Der Abgeschiedene lebt leiblich weiter. Das Grab, in das den Verstorbenen die Waffen und die Gerätschaften des täglichen Lebens, wie Messer, Kämme und Schabmesser, wohl auch ein Klappstuhl zur Wegrast, bei Fürstengräbern selbst Rosse und Hunde, ja gelegentlich auch Knechte mitgegeben werden, verwandelt sich später zum Totenreich der Hella oder Hel. Die Helden aber kommen nach Valhall. Die Toten werden in der Steinzeit in größeren, oft gewaltigen Steingräbern oder in kleineren Totenstuben beigesetzt. Dann treten die kleineren Steinkisten auf, über denen die Erde zu einem Hügel aufgewölbt wird. Leichenverbrennung kommt um das Ende der Bronzezeit auf. Diese Sitte beraubt uns der Möglichkeit, die rassischen Zusammensetzungen der damaligen Germanen zu überprüfen. Weitaus überwiegend dürften sie nordisch und fälisch gewesen sein, andere Bestandteile wie die ostischen mögen nur von Unterworfenen hergerührt haben. Den Göttern dienten die Germanen durch Tier- und Menschenopfer, dargebracht auf Opfersteinen in heiligen Hainen. Der Opfernde ist zuerst das Oberhaupt der Familie, der Sippe und des Staates. Cäsar kennt noch keinen germanischen Priesterstand, wohl aber Tacitus Priester einzelner Gottheiten und Priester des Staates. Sie gebieten in der Volksversammlung Ruhe und verkünden den Gottesfrieden, sie üben im Krieg Strafgewalt, sie befragen das Los. Zum Schutze vor bösen Geistern, vor Unheil und Krankheit wird der Zauber gesprochen, der dichterischen Charakter trägt, wie uns die Merseburger Zaubersprüche und andere zeigen. Er ist in die Formelhaftigkeit des uralten Stabreimes eingekleidet. Die Zukunft wird aus dem Vogelflug, aber auch aus dem Loswerfen erforscht. Buchstäbchen mit Runen werden in die Höhe geworfen, wie dann die Runen fallen, bieten sie das Zukünftige. In der Edda gelten die Frauen als runenkundig. Sie weissagen den Niflungen die nahende Gefahr. Gudrun warnt ihre Brüder durch Runen vor dem Überfall Atlis. Diese Stellung der Frau als einer Zukunftsdeuterin wird uns auch von Tacitus bezeugt. Die Germanen meinen, so sagt er, dass den Frauen etwas Voraussehendes, Weissagendes innewohne. Sie hätten schon Streitigkeiten zwischen den einzelnen Völkerschaften beigelegt. Gerade zu seiner Zeit genießt die Veleda, die auf hohem Turm haust, eine besondere Beachtung. Gesandtschaften werden zu ihr entsendet.